Rankings sind voll mit detaillierten Zahlen. Wenn Sie diese präsentieren, sprechen Sie oft aber weniger genau. Wen interessieren am Ende alle Zahlen nach dem Komma? Lieber benutzt man Wörter wie circa oder ungefähr. Oder auch diese Ausdrücke hier. Wiederholen Sie nach dem Signal. Ein Zehntel. 10%, analog dazu sind ein Viertel 25%, ein Fünftel 20% und ein Sechstel sind ca. 16,6%. Nur diese zwei Ausdrücke sind speziell. Wiederholen Sie. Die Hälfte. Das Drittel. So sagt man auch zwei Drittel. Drei Viertel. Ein gutes Viertel. Sind es ein bisschen mehr als 25%, dann ist es ein gutes Viertel. Oft hört man das Adjektiv gut auch ohne Endung und vor dem Artikel. Wiederholen Sie auch hier. Gut ein Zehntel. Gut die Hälfte. Knapp ein Drittel. Knapp zeigt hier, es ist nicht ganz ein Drittel. Oft sagt man zu ungefähr 48% knapp die Hälfte. Ein Synonym ist fast. Und wie sieht es mit den genauen Positionen in einem Ranking aus? Wiederholen Sie auch diese Wörter. Danach hören Sie eine Erklärung und ein Beispiel. Der Platz. Im Kontext von besten Listen ist das die Position im Ranking. Ein Beispiel? Hurra, wir liegen auf dem ersten Platz. An der Spitze liegen. Dieses Sprachbild beschreibt den besten Platz in einem Ranking. Wer an der Spitze liegt, ist auf Platz 1. Zum Beispiel? Die Firma liegt mit ihren Verkaufszahlen im Technologiesektor an der Spitze. Der Die oder das Zweitbeste. 2, Dritt und Viert können Sie mit Superlativen kombinieren. Der Zweitbeste, die Drittgrößte, das Viertkleinste. Natürlich gibt es auch Kombinationen wie der Fünftschönste. Öfter hört man aber Zweitbester. So auch hier. Sie war die Zweitbeste im Turnier, nur knapp hinter der Schnellsten. Der Die oder das Vorletzte. Der Vorletzte hat die zweitletzte Position in einem Ranking. Die Vorvorletzte ist eine Position besser. Theoretisch geht auch Vorvorletzte, Vorvorvorletzte, Vorvorvorvorletzte. Ein realistischeres Beispiel ist da dieser Satz. Das Team erreichte nur den vorletzten Platz in der Tabelle. Das Schlusslicht. Oh je, das Schlusslicht ist ganz hinten zu sehen, dort, wo in einem Ranking Schluss ist. Hier hat jemand oder etwas die wenigsten Punkte bekommen. Ein Beispiel. Als Schlusslicht der Liga ist der Mannschaft leider kein guter Start gelungen.